Den Meldungen der südkoreanischen Massenmedien nach entfaltete sich am 11. Februar in ganzen Gebieten Südkoreas gleichzeitig zur Forderung des sofortigen Rücktritts der Präsidentin Park Geun-hye die 15. Volksaktion. Veranstaltet wurde sie durch die außergewöhnliche Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung. Über 806.000 Menschen von verschiedenen Kreisen und Schichten gingen mit den Kerzen in den Händen auf die Straßen.